zwischen den Welten, die mich nicht haben, zwischen den Welten am seidenen Faden, zwischen den Welten stehe ich jetzt, zwischen den Welten ohne Gesetz. Da ist keine Freude und da ist kein Schmerz, zwischen den Welten blutet mein Herz. Ich will nichts geben und ich will nichts nehmen, zwischen den Welten. Den Anschluss verpasst. Zwischen den Welten.